Herzlich willkommen zum Uncast Episode 99. Leute, 99, das bedeutet, nächste Woche ist die 100. Ja. Ach, ich könnte jetzt schon die ganze Folge überreden, was alles über auf der 100 geplant ist. Und da würde ich euch viel zu viel Hoffnung machen und so weiter, dass es da was Besonderes geben würde. Ja. Aber vielleicht, es ist immer noch nicht so hundertprozentig, aber vielleicht haben wir Glück und wir kriegen den Markus und den Mo mal wieder in die Sendung, ja. Schauen wir mal. Und ich habe auch jetzt diese Woche ein Thema am Anfang, das so eigentlich gar nicht direkt mit Android zu tun hat. Es geht nämlich um die neuen Chromebooks und die neue Chromebox. Ja, die wurde ja so mir nicht dir nicht letzte Woche groß angekündigt und wird auch schon verkauft teilweise in den USA natürlich. Bei uns wird es wieder dauern. Ich verfolge da immer den Stefan Kneuschel, ich hoffe, ich habe jetzt deinen Namen richtig ausgesprochen, von Google auf dem Google Plus Netzwerk, und da wurde auch gesagt, er hat noch keine Ahnung, wann jetzt das in Deutschland erscheinen wird. Das neue Chromebook, die Serie 5, $450 kostet diese in der Wi-Fi-Version, und Wi-Fi und 3G $550. Die Chromebox kostet $330. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht und den Preis am Anfang gesagt. Ja. Und jetzt ist wahrscheinlich, erwartet ihr jetzt extreme Leistungsdaten, ja. Die kann ich euch aber so nicht geben, weil sie so nicht vorhanden sind. Fakt ist, dieser neue Chromebook ist definitiv schneller, viel schneller als der alte Chromebook oder der eben schon eine Zeit lang ja auf dem Markt ist. Und das war auch natürlich zu erwarten. Allerdings ist er nicht in dem Ausmaß schneller oder sagen wir mal aktuell mit den Prozessoren, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Na, eine starke Aussage, denkt ihr jetzt, weil offiziell sind ja die Prozessoren gar nicht angegeben. Das ist richtig. Aber man muss bedenken, dass eben zum Chromebook immer noch im Netbook-Bereich sich ansiedelt. Mir wäre es ja persönlich lieber, wenn es sich so Richtung Ultrabooks orientieren würde. Aber das wird wohl nicht passieren, zumal jetzt schon der Preis hier teuer genug ist. Also ich sag mal jetzt, ich lege jetzt mal los hier. Ja, die Serie 550, Moment mal, gucken wir mal, was es da gibt oder wie eben jetzt die neuen Leistungsdaten da sich zusammensetzen. So, also nochmal, bevor ihr mich jetzt wieder korrigieren müsst, also die Samsung Serie 5 ist natürlich die alte Serie gewesen, ja, und die 550, das ist die neue Serie eben jetzt, ja. So, also 12,1 Zoll von Samsung kommt der erst jetzt mal wieder, wie auch der Vorgänger kam erst von Samsung. 12,1 Zoll Display, damit sagen wir mal vom Display her für mich, für mein Gefühl her, also das kleinstmögliche Display, um vernünftig was damit anfangen zu können. 1,5 Kilo knapp, 6 Stunden Akkulaufzeit, das ist schlechter als das Vorgängermodell. Das hat aber eben auch damit zu tun mit dem Intel Core Prozessor, der eben etwas schneller ist. Wie gesagt, es ist noch keine offizielle Angabe, welcher Prozessor denn jetzt tatsächlich darin werkelt vorhanden auf der Seite. Dann ist da drin 4 GB RAM, das ist auch gut. Ein Dual Band Wi-Fi ABGN und Gigabit Ethernet Anschluss vorhanden und eben bei dem 3G Modell ein 3G Modem integriert. Eine HD-Kamera ist vorhanden für Webcam-Funktionalität beziehungsweise eben dann so Bildchen zu machen, ja, vor sich auf dem Computer. Zwei USB 2.0 Ports, 4-in-1 Memory Card Slot, auch der ist sehr wichtig, um zum Beispiel Fotos direkt zu übertragen in die Cloud, da ist es erforderlich. DisplayPort plus plus Output nennt er sich. Oh. Also kompatibel mit HDMI, DVI und VGA. Also man kriegt seinen Monitor ran. Eigentlich egal, was man hat. TV und so weiter und so weiter. Es wird da geredet von einer Einschränkung mit 40 Zoll, aber ich glaube, das hat damit wenig zu tun, sondern das sollte vielleicht Hinweis sein, bis wann, also bis wohin es vernünftig ist, ohne dass es blockig wird, großartig von der Auflösung her halt. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht schlecht, finde ich. Wo ist jetzt das Problem? Weil ihr habt bestimmt schon von Anfang an gemerkt, dass sich meine Begeisterung in Grenzen hält. Das Problem ist eben der Preis. Für dieses Geld, für dieses teure Geld, bekommt man einen voll ausgestatteten Notebook bereits. Also für $450. Das wird bei uns auf jeden Fall nicht weniger als 450 Euro sein. So. Und wenn ich jetzt mal hier beim einen meiner Lieblingshändler, ja, mal nachschaue, was ich da bekomme, das mache ich jetzt hier mal gleich live. So. Da haben wir schon gleich einen direkt voll ausgestattet 449 Euro. Genau, den nehmen wir mal. So, den nehmen wir mal. Das ist ein AMD-Prozessor. Daran kann man jetzt streiten, was besser ist. Dual-Core 1,6 GHz ist also nicht ganz so schnell, aber ich schätze mal so, in dem Bereich wird auch der Chromebook eben liegen. 4 GB RAM eben drin, 500 GB Festplatte. Übrigens auch interessant, auf der offiziellen Seite gibt es keine Aussage, wie viel Festspeicher denn eben drin ist. Bei dem Vorgängermodell waren es ja, ich glaube, 16 GB SSD-Speicher. Hier ist keine Information vorhanden, ist aber auch nicht so ganz so schlimm, weil das ja ein hauptsächlich ein Cloudbook sein soll, sage ich jetzt mal. Also die Daten sind in der Cloud, nicht auf dem Gerät. Also 500 GB Festplatte bei dem Vergleichsmodell, ein DVD-RW. Laufwerk, 8x DVD plus minus Brenner, Dual Layer, Grafiks ein AMD Radeon HD 6320 und das Display ist ein 17,3 Zoll Display HD plus 1600x900 Cine Crystal LED und Karte SD-MMC und dabei ist Windows 7 Home Premium dabei, ebenfalls WLAN 300 Megabit und 2 Megapixel Webcam. Dreimal USB, VGA, HDMI, LAN-Anschluss natürlich, Kopfhörer und Mikrofonanschluss. So, 449 Euro. Das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, machen wir ja, ein bisschen mehr, 50 Euro mehr, für 499 Euro bekommt man einen Intel Core i3 2310M, 2x 2,1 GHz mit eben dieser schönen Turbo-Funktion, wo es nochmal einen Zacken schneller geht. 2 GB Speicher ist da mit drin für diesen Preis. Allerdings auch eine Intel HD Grafik Direct X10 Full HD mit einem fixen Mainboard und 160 GB Festplatte und etc. etc. Alles mit schön da drin, ja. Und ja, wir können das auch gerne noch weitermachen, ja, wenn ihr jetzt die Nase rümpft und sagt, boah, das ist alles viel zu wenig hier und Ich habe ja auch da SSD-Speicher wahrscheinlich drin. Und hier die Grafik. Ja, gut, 4 GB brauche ich aber auch. Und ich möchte aber einen i5-Prozessor haben. Nee, ich lasse das mal mit dem i5 weg, weil das ist wirklich. Also. Sowas wird in diesem Chromebook sicherlich nicht drin sein, in dieser Leistungs eben. So. Also, da sind wir bei 527 € Intel Core i3, 2x2, 2,1 GHz, 4 GB Speicher und 60 GB SSD Laufwerk mit drin. Ja, also, ihr seht, da kommt man jedenfalls sehr, sehr gut weg. Es gibt noch günstigere Angebote von solchen Notebooks in der Preisklasse mit Ausstattung. Beispielsweise die Stangenprodukte von Acer oder Asus. Die bieten da doch einiges mehr für das Geld. Das ist sogar so schlimm, dass obwohl ich das Konzept von dem Chromebook ausgezeichnet finde, was für viele allerdings auch schon wieder einen Diskussionsbedarf darstellt, weil eben alles in der Cloud ist, das macht mir nichts aus, weil bei mir ist sowieso alles in der Cloud. Aber es ist eben mal vom Konzept her, finde ich, sehr, sehr genial, macht Spaß. So soll das eigentlich sein. Bisher war auch immer die lange Standby-Zeiten ein großer Vorteil. Hier allerdings mit 6 Stunden eher so, naja, für Netbook eher so, naja, normal. Nicht mehr besonders lang. Die Startzeit ist halt sehr, sehr gut. Die ist ziemlich schnell. Das macht Freude. Also für mich wäre der Chromebook eigentlich super gut, aber es tut mir leid, ich denke noch nicht mal dran, den für 449 € zu kaufen. Da denke ich noch nicht mal dran. Das muss endlich Google kapieren. Es geht über den Preis. Und wenn man sowas anbietet, ein Cloud-Only-Rechner, dann kann man noch nicht mal so teuer sein wie ein guter normaler Notebook, sondern man muss viel, viel, viel, viel, viel günstiger sein. Also knallhart gesagt, 199 € bestelle ich sofort. Ja, 449 € werde ich nie bestellen zu dem Preis. Ja, ich bin geizig, ich gebe es zu, aber ich sehe auch, dass es eben für den Preis, ich habe zwar kein Problem damit, einen reinen Cloudbook zu haben, ja, aber ich sehe natürlich nicht ein, dafür so viel zu zahlen wie für ein Notebook, der noch viel, viel mehr kann, auf dem ich Linux installieren kann, die neueste, schönste, beste Ubuntu-Distribution, ja, und dann kann ich viel, viel mehr damit machen, ja, The GIMP wunderbar nutzen, etc. Das geht alles eben nicht auf dem Chromebook und das muss ich eben auch im Preis niederschlagen. Also das ist ein leidiges Thema und ich glaube, ich finde es schade, dass Samsung und auch Google nichts aus dem letzten Chromebook Flop, und das kann man durchaus sagen, Chromebook Flop gelernt haben. Sie dachten wohl, das liegt an was anderes, haben jetzt eben die Geschwindigkeit verbessert und ja, so ein bisschen vom Aussehen her das Gerät nochmal ein Faktor schöner gemacht. Aber daran liegt es halt nicht. Es liegt daran, dass er nicht billig genug ist, ja, für ein solches Konzept. Und die Leute muss man ja auch erstmal davon überzeugen, überhaupt sich auf die Cloud hundertprozentig zu verlassen und dafür dann auch so viel Geld auszugeben. Nein, nein, nein. Das klappt so nicht. Ja, also das ist leider ein großes Problem. Es ist genauso wie dasselbe. Da gibt es zwar auch eine Diskussion drüber, aber ich kaufe auch keine E-Books zu dem gleichen Preis wie ein normales gedrucktes Buch, weil ich das einfach nicht einsehe. Ich habe kein gedrucktes Werk vor mir. Es hat keinen Papierverbrauch gegeben. Es hat keine Distribution gegeben. Das Ding muss nicht ausgeliefert werden, quer durch die Republik mit einem LKW verschickt werden oder mit der Bahn. Ich habe auch nichts Gedrucktes in der Hand und dann zahle ich auch auf keinen Fall den gleichen Preis wie die Printausgabe. Das können die Firmen vergessen. Und offenbar sehen das eben auch noch andere so und genauso verhält sich eben mit dem Chromebook. Ich zahle nicht so viel wie für einen normalen Notebook, für ein Chromebook, das eben nicht so viel kann wie ein normalen Notebook. Das ist doch klar. Ja. Leute. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, also das war das Thema. Und ich komme jetzt mal gleich zu den News, weil da habe ich jetzt schon wieder ziemlich lange darüber geredet. Und man hat noch nicht mal ein einziges Android-Thema angesprochen. Ja? Tab 2 gibt's jetzt auch als HTML5-Version von überall her, also per Browser erreichbar. Damit kann man, sofern man einen Account angelegt hat, auch seine Nachrichten, die man bei Tab 2 auf dem Tablet oder Smartphone hat, eben auch auf dem Web anschauen. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Möglichkeit und auch der Konkurrenz ein bisschen voraus dann. Tab 2 sieht immer noch besser aus als das Google Currents, wie ich finde. Google Currents, bei uns ja jetzt herausgekommen von Google direkt. Das ist auch so etwas, es ist ziemlich undurchsichtig, ja. Also bei vielen Seiten kommen alte Nachrichten als Hauptnachricht und neue Nachrichten verschwinden im Hintergrund. Also so ganz gefällt mir eben das Google Currents nicht, auch optisch gesehen nicht. Und da ist eben Tab 2 meiner Meinung nach etwas voraus. Und jetzt wieder erneut durch diesen HTML5-Zugang deutlich abgesetzt gegenüber der Konkurrenz. Sehr schön, deswegen denke ich, ist es eine News wert. SwiftKey 3 Beta, die ist auch erhältlich. Und zwar einmal als Phone-Version und als Tablet-Version. Die haben ja die Version getrennt, leider. Und in der späteren Endversion muss man die dann auch getrennt zahlen. Ja, naja, so ganz richtig finde ich das nicht. Aber okay, gut, was soll's. Bitte sehr, SwiftKey 3 Beta ist erhältlich. Ich habe die Links reingesetzt, so dass ihr auch da rankommt. Das ist also eine offizielle Beta und die könnt ihr mal ausprobieren. Die soll ja eine sehr, sehr gute Texterkennung haben. Also die erste Beta habe ich getestet, war jetzt nicht so der Hammer, dass ich mich überschlagen hätte, aber auch nicht schlecht. Besonderheit wurde da eben zum Beispiel genannt, dass man die Texte ohne Leerzeichen schreiben kann. Und der erkennt quasi dann die Einzelworte und trennt diese selbstständig. Wenn das mal hundertprozentig gut funktioniert, dann ist es eine schöne Sache. Im Moment ist es eben eher so, naja, eine Beta. Ja, und ihr könnt euch ja mal selbst davon überzeugen, kostenlos ist sie ja und da könnt ihr das mal testen. Google macht jetzt auch ernst und verkauft das Galaxy Nexus Zubehör im Play Store, aber halt natürlich in den USA. Ja, bitte nicht gleich den Play Store jetzt stürmen, das werdet ihr nur enttäuscht werden. Unter anderem ist ein Docking Station und ein fürs Auto Zubehör lieferbar da drin, aber es zeigt auf jeden Fall, dass Google jetzt ernst macht und eben auch Hardware über den Store in ihrem Play Store verkaufen wird. Das Galaxy Nexus gibt's ja schon eine Zeit lang im Play Store. Und damit werden die wahrscheinlich jetzt hier die Weichen stellen für die kommenden Nexus-Geräte, die dann eben wieder bei Google auch direkt vertrieben werden sollen. Google Local hat für Aufsehen gesorgt letzte Woche. Das ist nämlich eine App, kann man nicht sagen, kommt mit Google Maps. Und hat eine Integration für Google Plus, natürlich Google Plus, ganz klar. Und ersetzt aber das Places. Wer nach dem Update krampfhaft Places sucht auf seinem Handy oder in Google Maps, da gibt es kein Icon mehr und es gibt auch keine Funktion mehr in Google Maps. Google Places gibt's nicht mehr, das nennt sich jetzt Google Local. Und die Firma Seagate, die vor nicht allzu langer Zeit gekauft wurde von Google, die mischt da auch kräftig mit. Was bisher zu sehen ist, ist auf jeden Fall äußerst positiv. Das klappt richtig gut. Die Google Plus Integration ist natürlich sehr, sehr toll und macht auch richtig Spaß. Ist nicht langweilig jetzt hier integriert, sondern man kann wirklich hier was damit anfangen. Zum Beispiel, dass man eben Reviews schreiben kann, die sowohl auf Google Plus als auch eben auf Google Local einsehbar sind. Die Suchen sind sehr, sehr schön gemacht. Man kann auch jetzt natürlich hier aus der Nähe heraus suchen und auch eben die Funktion hier bei mir from your circles. Ja, das heißt, aus den eigenen Kreisen sehen, wer hat da etwas bewertet, wer hat da etwas reviewed und eben dann kann man gucken, wer von seinen Kreisen aus das eben gut findet, was oftmals eben besonders wertvoll ist, wenn man Leute, die man kennt oder denen man vertraut oder die man eben cool findet, dann einem ein Review schreiben oder beziehungsweise dann eben ein Review schreiben, das man dann einsehen kann. Das ist oft aussagenkräftiger, als wenn eben eine 0815 Person, die man gar nicht kennt, zu der man gar keinen Bezug hat, etwas sagt. Weil das kann man dann halt eben schlecht einschätzen. Ich habe auch schon von tollen Sushi-Restaurants gelesen. Bäh, das letzte schmeckt ja gar nicht mehr. Klar, wenn einer noch nie Sushi gegessen hat und wird einfach eingeladen von jemandem, der findet Sushi zu kotzen, sorry, dass ich das deutlich sage, ja, dann schreibt er bestimmt nicht, oh, wie lecker das da drin war. Ne? Da kann man eben auch nicht auf die Meinung bauen. Die Google Plus Integration ist dann eben aber nicht nur für diese Circle Empfehlungen gut, sondern eben auch um sowas auch öffentlich zu machen. Wenn man jetzt ein Review schreibt, kann man das direkt auch auf Google Plus posten, so dass auch direkt gesehen werden kann, was da in diesem und jenem Restaurant, Tankstelle oder sonst irgendwas los ist. Also wenn ihr mal wieder über den Tisch gezogen wird werdet, dann könnt ihr hier das gleich überall publik machen. Ja. Gut. Aber auf jeden Fall war ja auch die Google Plus Integration zu erwarten. Ich habe es schon öfters gesagt. Google ist gleich Google Plus. Ist gut so. Es hat schon sehr, sehr viel Vorteile hier gegeben. Und meine Suchen sind so richtig schön effektiv jetzt mittlerweile, wenn man die richtigen Leute in den Circles hat. Sehr schön. So, dann noch etwas zu dem Dauerbrenner Oracle. Erstmal haben wir jetzt Ruhe. Letzte Woche war ja schon, Oracle hat den Teil verloren mit den Patenten und zwar klamourös verloren. Nicht ein einziges Patent wurde Oracle zugesprochen, beziehungsweise kein einziges Patent hat der Richter von Google verletzt gesehen. Und jetzt erleidet Oracle eine fast vollständige Niederlage. Entschuldigung, Niederlage. Auch die APIs, die von Oracle angeführt wurden, sind nicht durch das Copyright abgedeckt. Damit ist Google komplett aus dem Schneider. Entgegen was viele News-Redaktionen schreiben, die offenbar das nicht ganz so, ist auch ziemlich kompliziert, verstanden haben. Es werden keine Schadensersatzforderungen geben, weil eben festgestellt wurde, dass kein Copyright verletzt wurde. Es gäbe nur dann eine Verhandlung über Schadensersatz, wenn festgestellt wenn festgestellt worden wäre, dass eben Google Copyright verletzt. Das ist eben nicht der Fall. Also gibt es auch keinen Schadensersatz. So klar. Ja. Aber das war halt nicht ganz deutlich, weil eben das auch noch ein Teil des vom ersten Verhandlungstag aus berührt, nämlich dann eben, was die Jury entschieden hatten. Die konnte sich ja nicht einigen, ob eben ein Copyright vorhanden ist oder nicht. Deswegen hat der Richter das letzte Wort gehabt und er hat entschieden, dass eindeutig kein Copyright vorhanden ist. Damit hat sich die Frage nach dem Schadensersatz natürlich geklärt. So. Also, das ist mal eine äußerst positive Nachricht für Android. Oracle hat angekündigt, natürlich in Berufung zu gehen, aber mittlerweile jeder Experte, außer vielleicht einer, der von Oracle und Microsoft bezahlt wird, mit diesem komischen, wie heißt das, Patents-Block da, ja. Außerdem vielleicht haben nämlich die Experten alle eingesehen, dass auch ein Widerspruch oder eben ein Wiederaufrollen des Verfahrens wohl nicht zu einer Verurteilung Google führen wird, sondern es wird erwartet, dass sich auch die weiteren Gerichte an diesem Urteil orientieren, weil auch der Richter Alsop ein ziemlich großes Maß an Sachverständnis an den Tag gelegt hat. Er hat selbst programmiert. Unfassbar. Das wird also erwartet, dass dieses Urteil sich nicht mehr nennenswert verändert. Klar war, das habe ich auch schon gesagt, dass eben Oracle weitermachen muss, dass die gegen eben Einspruch einlegen muss gegen das Urteil oder einlegen müssen gegen das Urteil, weil die ansonsten sich nicht mehr rechtfertigen könnten vor ihren Aktionären, was noch einen viel schlimmeren Effekt für Oracle hätte. Also das heißt, sie müssen das austragen bis zum Schluss und dann können sie ihren Aktionären sagen, seht ihr, wir haben gemacht, was wir konnten, aber ja, das Gesetz ist eben nicht auf unserer Seite gewesen diesmal. Wenn sie jetzt abbrechen würden, dann würden die Aktionäre Sturm laufen, würden sagen, hier, was macht ihr denn jetzt? Gebt nicht einfach so auf, es geht um unser Geld. Ja, weiter. Deswegen können die das so nicht machen. Ha! Aber Mensch, wir können feiern. Yeah, Oracle, buh! Ja, Florian Müller, buh! Weg da! Alle weg, zack. So. Here comes Android. Carmageddon kommt auch für Android. Und wer sagt das denn noch was? Natürlich, jedem sagt das was. Carmageddon, Leute. Das absolute Kultspiel aus den 90ern, ja, kommt wieder zurück. Bei uns war es, glaube ich, eine Zombie-Version, weil die Originalversion bei uns indiziert wurde, glaube ich. Und dann kam eben diese Zombie-Version raus. Ne? Boom. Mit seinem Auto muss man alles plattfahren, was sich bewegt und auch was sich nicht bewegt. Und diese Apokalypse des Autofahrens, das kommt jetzt demnächst für Android. Ich freue mich schon drauf. Ich habe das Originalspiel habe ich tatsächlich noch hier. Allerdings auch die Zombie-Version. Sondern das gab es ja leider nicht. Und das muss ich sogar mal wieder installieren. Das macht ja riesen Spaß. Ich habe es gar nicht mehr dran gedacht. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die neue, überarbeitete Version für Android und vor allem, wann das rauskommt. Für später im Jahr ist es angekündigt. Später das Jahr. Total genau. Trommel. Sony Xperia Neo V hat jetzt tatsächlich das Update 4.0.4 über das Netz bekommen, also OTA direkt, ohne dass man dieses Updater-Programm PC Companion oder so starten muss. Das Update kam einfach so von 4.0.3 auf 4.0.4. Und ja, gut, also es ist ja hauptsächlich Bugfixes da, der Unterschied. Ja, und gerade bei der Oberfläche von dem Sony Xperia Neo V ändert sich da nicht viel. Ein bisschen das in den Einstellungen wieder leicht verändert, aber ansonsten war das ja auch nur ein Bugfix 4.0.3 auf 4.0.4 und so ist es dann eben auch hier. Also nichts wirklich weltbewegendes, aber schön, dass eben Sony da dann schnell noch das 4.0.4er Updates hinterher gebracht hat für dieses Neo V, nachdem er erst vor kurzem eigentlich auch die Version 4.0.3 ausgeliefert wurde. Tja. Mensch, jetzt bin ich aber schon richtig schnell mit den News. Ja, das wird ja eine kurze Sendung. Ja, vielleicht können wir noch im Community-Teil ein bisschen länger verweilen, weil da sind ein paar interessante Sachen aufgetaucht. Aber auch noch eine Geschichte. Die offizielle Instapaper-App ist jetzt erhältlich. Das ist schon fast ein Hohn. Jetzt, wo Android jetzt den Markt beherrscht, jetzt kommt Marco Amant oder Ament, wie der heißt, und will jetzt eben hier das auch für Android groß rausbringen. Ja. Ich habe ja mal eine Anfrage gestellt per Mail, ja, und die Antwort war eben, naja, sagen wir mal, hat deutlich gemacht, dass es einfach ein i-Fanboy ist, ja, ein i-Sheep, dieser Marco Arment. Und die E-Mail, das war also, naja, ich habe einfach nur gefragt, ob eine Android-Version geplant ist oder ob sie sich jetzt nur auf das iPhone versteifen wollen. Und dann kam eine Nachricht, E-Mails wie diese bringen mich dazu, eigentlich nur das iPhone zu unterstützen. Ja. Der Mann hat echt ein Problem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein Problem dann mit diesen Apps, die dann ohne Herz gemacht werden, nur weil jetzt Android erfolgreich ist. Nee, also wer vorher Android mit Füßen getreten hat, dem seine App brauche ich nicht, jetzt wo Android Marktführer ist. Den kann er sich, die kann er sich, naja, er kann diese App selbst benutzen, ja. Es gibt auch Alternativen, beispielsweise das Pocket, früher hat es geheißen Read It Later. Hat zwar auch eine Zeit lang gebraucht, bis die auf Android aufmerksam wurden, aber immerhin, ja, gibt es jetzt nur zeitlang und ist auch zumindest in einer kostenlosen Version erhältlich, während Instapaper 2,41 € kostet. Ja, es gibt übrigens auch ein offizielles Browser-Plugin für den Dolphin, bei dem man Read It Later benutzen kann. Außerdem auch noch als Alternative für alle, die den Original Android 4.0 Browser haben. Dort gibt es eine Funktion Save for Offline Reading. Auch diese Funktion kann man als Ersatz durchaus nutzen. Damit kann man eben dann zum Beispiel die Webseite abspeichern komplett und eben lesen, wenn man dann offline ist, ohne dass man eben eine Datenverbindung braucht. Ja, also das sind die Alternativen. Genau sowas wie das Instagram, ja, ist genauso obsolet, da eben Android dank, dass die eben das nicht rechtzeitig herausgebracht haben für Android, schon längst andere Lösungen bietet. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, könnte man sagen, aber man könnte es auch sehen, die Programmierer, die ihr Brötchen verdienen müssen, verlassen das sinkende Schiff. Das hört sich vielleicht etwas freundlicher an, ja, weil man kann es ja durchaus nachvollziehen. Die WebOS-Entwickler, die gehen jetzt zu Google. Große Teile vom Hewlett-Packards Ennio-Team. Die haben die Segel gestrichen und wandern hinüber zu Google, um eben dort an, wer weiß was, zu arbeiten. Offiziell ist da nichts bekannt, aber ich glaube, wir können alle sicher sein, dass sie entweder bei Android oder bei Chrome landen werden. Ja, diese beiden Dinge sind durchaus plausibel. Und warum nicht? Frische Ideen sind immer gut. Und ja, schauen wir mal, wie das, was wir davon noch sehen. Vielleicht sehen wir ja bald auch Schläge von WebOS auf Android. Wer weiß, wer weiß. Oder vielleicht sehen wir auch was ganz Neues mit den Ideen eben, die Ennio-Entwickler mitbringen zu Google. So, dann komme ich jetzt mal zu dem Community-Teil. Da gab es wieder einiges auf Google Plus, auch was ganz, ganz Aktuelles. Da muss ich mich aber erst noch durcharbeiten. Ja. Und. Momentchen. So. Gut, also. Da gibt es erstmal eine Nachricht von dem Philbo. Mein Android und ich gehen bald auf Wanderschaft. Ich möchte dann die zurückgelegten Strecken gerne per GPS tracken lassen. Und du als erfahrener Geocacher hast bestimmt eine Idee oder sogar eine Lösung für dieses Unterfangen. Brauche ich eine extra App oder kann ich das mit GMaps realisieren? Brauche ich dafür eine Netzwerkverbindung? Würde die sonst abschalten zum Akkuschonen? oder werden die GPS-Daten auf meinem Android gespeichert und bei späterer Internetverbindung dann übertragen? Besten Dank für die Erklärung der Option bei G-Music im aktuellen Cast und ein großes Danke für eine hoffentlich hilfreiche Antwort für mein Problem. Ja, also ich muss sagen, es gibt zwei Bereiche. Ja, also beim Geocachen am besten C:Geo. Ja, auch C:Geo hat eine Tracking-Funktion drin und da man die Geocache-Funktion da benutzen kann, empfiehlt sich das natürlich auf jeden Fall. Ansonsten braucht man auf jeden Fall eine separate App für das Tracken. Und da empfiehlt es zum Beispiel das Google My Tracks, ja, oder Meine Tracks, heißt es, glaube ich, bei uns. Furchtbar. Also My Tracks, die App selbst benutze ich auch öfters beim Joggen. Funktioniert einwandfrei und ist auch ziemlich genau. Was man nicht machen soll, irgendwie das tief in der Tasche irgendwie verstauen, das Handy, sondern schon einigermaßen. Ja, muss nicht offen an den Himmel gehalten werden, aber einigermaßen dort, wo das Handy noch im Freien sozusagen ist. Also zum Beispiel eine Gürteltasche ist gerade noch akzeptabel, aber unten im Rucksack geht's nicht. Ja, wer ganz sicher sein will, dass der Empfang gut ist, kann sich so eine Tasche, so ein kleiner, wie so ein Geldbeutel um den Hals hängen und dort das Handy reinmachen, dann ist der Empfang natürlich am besten, klar. Gut, die Datenverbindung, also da braucht man eigentlich nicht großartig bei den meisten Programmen eine Datenverbindung. Die kann man abschalten. Aber, lieber Finbo, du wirst überrascht sein, wie egal diese Datenverbindung in dem Fall ist, wenn du dich tracken lässt. Je nachdem, wie genau das Tracking funktioniert, wird unwahrscheinlich viel Akku verbraucht, weil eine dauerhafte GPS-Verbindung erforderlich ist. Das ist also nicht so wie jetzt zum Beispiel bei Latitude oder so, wo nur alle paar Minuten oder alle 3 Sekunden, je nachdem, kurz angepingt wird den Satellit und ja, zack, gespeichert wird, sondern da wird permanent der Satellit abgefragt, selbst wenn man das umstellt, durch das, dass die App immer wieder im Hintergrund läuft, wird sehr viel Akku verbraucht. Also ohne Zusatzakku oder Solarladegerät wird eine längere Tour damit nicht machbar sein. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch den Garmin GPS Empfänger habe, der eben die Spuren trackt, weil der eben ja sonst auch keine Aufgaben hat und eben nur dafür den Strom verbraucht. Und dann hält er auch etwa, also knapp 20 Stunden Dauerbetrieb. Und also mit so einem normalen Akku hier, zum Beispiel beim Nexus S, ist nach aller spätestens 6 Stunden Schluss. Aber das ist schon sehr, sehr gut dann. Ja. Andere Geräte können unter Umständen, je nach Optimierung, vielleicht auch mehr oder weniger Akku verbrauchen. Ja. Also da würde sich auch empfehlen, dass man das vielleicht vorher mal ausprobiert. Das heißt, einfach mal so ein Tracking-Programm installiert und das mal einen Tag überlaufen lässt. Einfach so, man muss ja nicht unbedingt eine Tour machen. Und dann kann man das eben sehen, wie viel Strom verbraucht wird. Ja. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Hab gesehen, Philbo, du hast mir noch eine Mail geschrieben. So, da muss ich mal gucken. Ich habe hier eine interessante App entdeckt, die ohne GPS den eigenen Weg trägt. Leider ist es seit der Entdeckung bei mir im Münsterland nur am Regnen. Darum konnte ich selber nicht testen, aber die Idee ist klasse. Nennt sich Smart Navi Beta. Also, ich habe davon noch nichts gehört. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Wenn das ohne GPS funktioniert, dann kann es nicht eine genaue Tracking-Funktion sein. Maximal eine Genauigkeit, die eben durch die Funkzelle und durch die Bewegungssensoren stattfindet, die aber eben nicht annähernd so genau sein kann wie eben die GPS-Tracking. Was vielleicht auch noch mit reinspielen kann, ist Wi-Fi. Wenn das alles mit reinspielt, Wi-Fi, Bewegungssensoren und Cellular Towers, dann hat man trotzdem schon wieder natürlich einen Stromverbrauch. Aber ich bin trotzdem skeptisch. Für ein richtig genaues Tracking ist natürlich eine GPS-Ortung unabdinglich, weil wenn man zum Beispiel im Wald ist, ja, wo weder Wi-Fi ist, noch ständig Funkzellenwechsel stattfinden, das sind teilweise Funkzellen, die 5 oder 10 Kilometer groß sind, ja, das gibt's immer noch. Und da kann man einfach nicht tracken. Ich meine, zaubern kann das Handy nicht. Aber ausprobiert habe ich es auch noch nicht. Auch da nochmal die Empfehlung, installierst dir mal, probier das aber, dieses Smart Navi Beta, dann bitte auch außerhalb der Stadt aus, weil sonst kann im freien Gelände dann eben die Enttäuschung ziemlich groß sein, weil es doch ein großer Unterschied ist, ob man sich in der Stadt bewegt mit den ganzen Ortungsmöglichkeiten oder eben in der freien Wildbahn. Ja. So, der Thomas hat noch eine ganz schwierige Frage, die mich auch in die Bredouille gebracht hat. Was soll man tun? Galaxy Nexus, ja, ich lese mal kurz vor. Ich stehe kurz vor einer Vertragsverlängerung und würde mir gerne noch ein Rad anholen. Soll ich mich für das Galaxy Nexus, war seit Wochen, soll es glaube ich sagen, schon so entschieden, oder für das Galaxy S3 entscheiden? Gegen das Galaxy S3 aus meiner Sicht steht die miserable Update-Politik von Samsung eigentlich schon ein No-Go. TouchWiz, die Farben weiß oder blau gefallen mir nicht. Dafür ist es zurzeit das neueste Android-Modell mit einer sehr guten Hardware-Ausstattung. Pro Nexus Top Smartphone mit Stock Android, schnellem Update-Service, dagegen 6 Monate älter, teurer, etwas schlechtere Hardware. Und ja, ich weiß, dass ich mich allein entscheiden muss. Genau, aber ich kann mal so viel sagen. Es ist natürlich verführerisch, das Galaxy S3 ist tatsächlich eins von den besten neben dem HTC One X auf dem Markt und es hat ja auch in der ganzen Presse Lorbeeren geerntet. Aber du hast es richtig gesagt, es ist kein Stock Android. Ja, und wenn du darauf Wert legst, dann nützt dir das beste Phone nichts, denn eins ist klar, die Updates werden genauso schlimm werden wie bei den anderen Modellen. Da mache ich mir keine Illusion, wenn ich mir sehe, was die mit dem Galaxy S2 gemacht haben, ist das eine Katastrophe, was die Update-Politik betrifft. Ja. Nicht so, dass es die Geräte nicht können, es kommt einfach kein Update, weil offenbar Samsung so eine andere Strategie verfolgt, nach dem Motto, ja, wir haben das Handy verkauft. Und Updates, das gab's ja noch nie. Also, das ist schon ziemlich heftig. Deswegen kann ich nur sagen, wenn die wirklich der Schwerpunkt darauf liegt, klar, Galaxy Nexus, die Hardware ist, wie du richtig sagst, etwas älter, war weitem nicht so leistungsfähig wie die vom S3. Frage ist es absolut erforderlich, ja, oder kommt man damit eben noch rum die nächsten 2 Jahre oder nicht? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Ich selbst habe es jetzt schon längst aufgegeben, 2 Jahre ein Handy zu haben. Ja? Wobei momentan, ich ferkel immer noch mit dem Nexus S rum. Eigentlich wollte ich schon längst wieder ein neues haben, aber im Moment sehe ich noch gar keinen Handlungsbedarf und ich werde wohl auf das nächste Nexus-Gerät warten. Und genau da ist der Punkt, ja. Also, das Galaxy Nexus ist momentan das einzige, was mit Stock Android vernünftig ist und erhältlich ist. Und das neue Nexus wird wahrscheinlich bei uns auf jeden Fall noch bis, oder die neuen Nexuse. Wie ist die Mehrzahl von Nexus? Nexen? Das hört sich schon mal geil an, oder? Nexen. Also, wenn du einer von den neuen Nexus-Modellen anpeilst, klar, dies wird noch bis Januar, Februar bestimmt dauern, vielleicht auch bis März, ja, bis das dann erscheint, da bin ich mir relativ sicher. Aber es ist, dann sage ich mal, auch wieder so in dem Bereich vom Galaxy S3 anzusiedeln. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ne? Also, ich persönlich würde sagen, ich nehme lieber das Galaxy Nexus. Ne? Aber ich persönlich bin auch so eingestellt, dass ich mir in einem Jahr, egal was der Vertrag sagt, dann ein anderes Handy holen würde wieder. Wenn du 2 Jahre mit dem Galaxy Nexus auskommen willst, dann ist das wirklich eine Entscheidung, die kannst nur du treffen, ja. Weil, also, das wird dann so gegen Ende der 2 Jahre dann doch schon knapp, wo man dann sagt, ja, jetzt möchte ich aber endlich mehr Power haben. Also die Entwicklung geht halt relativ schnell und ja, geh mal in dich, aber ja, das Galaxy Nexus auf jeden Fall immer noch jetzt dieses Datum immer noch eines der Top-Geräte auf dem Markt und immerhin von Google selbst direkt unterstützt. Da kann man sicher sein, dass Jelly Bean auch drauf laufen wird. Jo. So, und der Andreas schreibt noch, ich habe vor 3 oder 4 Monaten sogar mein Samsung Galaxy S2 verkauft, um mir ein Nexus zu kaufen. Ich würde es wieder tun. Der Unterschied S2 zum Nexus war nicht so groß wie der Unterschied S3 zum Nexus. Aber wenn wir Kundenkäufer eine Richtung vorgeben wollen, die der Android zugehen soll, dann geht das nur über die Kaufentscheidung. Will damit sagen, dass wir, wenn wir als Stock Android haben wollen, das auch nur durchsetzen können, wenn wir dementsprechende Kaufentscheidungen treffen. In Zeitschriften wie CT oder Chip würde das S3 wahrscheinlich momentan wohl die besseren Bewertungen einheimsen, weil dort die zusätzlichen Funktionen wie S-Voice auch zusätzlich noch bessere Noten bringen. Übrigens, das S-Voice, ganz kurze Anmerkung von mir, hat sich bisher nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich wollte es nur mal sagen. Aber wegen dieser Software wird es auch wesentlich länger dauern, bis es Updates für das S3 geben wird. Besonders die großen Updates, wie zum Beispiel auf Jelly Bean. Beim S2 dauerte es fast 6 Monate, bis ICS in Deutschland verfügbar war. Das ist wirklich der Hammer. Aktuell gibt es das Nexus für 339 Euro. Das S3 kostet hingegen noch stolze 571 Euro. Deshalb kann ich der Preisen eines Mobilfunkanbieters nicht folgen. Da wird wohl das Nexus künstlich verteuert und ich nehme an, weil sie das Nexus nicht einfach so mit ihrer Bloatware zumüllen können. Ja, also Thomas, das ist auf jeden Fall auch ein Hinweis, ein guter vom Andreas. Er hat was wichtig angesprochen. Wer für Stock Android ist, kann seiner Meinung eben auch nur Nachdruck verleihen, indem er eben nur ein Stock Android-Gerät kauft und eben kein anderes mit TouchWiz, mit Sense oder was weiß ich, wie die alle heißen. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Argument von Andreas. So, was haben wir noch? Mit Google Roller in die Zukunft habe ich hier so schön geschrieben. Das wird wohl diese Frage sein, genau, oder Anmerkung von Thomas auch. Ein hochinteressanter Ankast, die Nummer 98, darauf bezieht sich das. Besonders spannend finde ich die Entwicklung Google Motorola. Ich war von Anfang an davon überzeugt, dass es früher oder später zu einer Verschmelzung kommen wird. Anders würde der Kauf für mich auch keinen Sinn ergeben. Kann doch Google nun ein Smartphone ganz auf Android abgestimmt bauen. Spannend wird auch die Reaktion der anderen Hersteller sein. Samsung zum Beispiel lässt das Betriebssystem Bada fallen und investiert mit Intel in die Entwicklung von Tizen als neues Betriebssystem. Mittlerweile wollen auch andere Hersteller, HTC, Asus und Acer, Tizen-Geräte auf den Markt bringen. Link zu der Newsmeldung von Golem hat er auch mit reingemacht. Abwarten, es wird spannend bleiben. Das ist allerdings definitiv der Fall. Ja, dass es spannend bleiben wird. Und auf jeden Fall auch die Entwicklung mit Google und Motorola. Ich denke, auch wenn Google immer und immer wieder beteuert, dass sie Motorola hier jetzt nicht bevorteilen, es muss einfach so sein, dass Google mehr Einfluss auf die Motorola-Geräte dann nimmt und sagt, hier, das ist unsere Hardware, das ist unsere Referenz. Und zusammen mit dieser Referenz bieten wir auch noch andere Nexus-Geräte an. Und diese Ankündigung mit den 5 Nexus-Geräten, das ist bei mir eigentlich auch ein deutliches Vorzeichen dafür, dass es heißt, okay, wir können jetzt nicht einfach hingehen können und sagen, okay, wir nehmen jetzt das Motorola als unser Nexus-Gerät und dann das HTC als Nexus-Gerät und dann das Samsung als Nexus-Gerät, dann fühlt sich alle benachteiligt. Und wenn wir jetzt das Motorola nehmen, dann sagen alle, ah, ich hab's ja gleich gewusst, sieh dir, kaum haben die Motorola gekauft und schon, ne? Und kommt jetzt wieder nur ein Samsung-Gerät, dann fühlt sich HTC zu Recht übrigens übergangen, ja, dass schon wieder ein Galaxy, ein Samsung-Gerät Nexus wird, also das Nexus-Label trägt, das wäre dann das dritte in Folge, und deswegen finde ich die Entscheidung schon richtungsweisend, dass gesagt wird, okay, hier fünf verschiedene Geräte, ja, eins davon wird vielleicht ein Tablet sein, und dann können wir HTC, können wir Motorola und wir können Galaxy ins Programm nehmen, vielleicht noch ein LG sogar, und dann kann sich keiner benachteiligt fühlen. Ich denke, das ist wichtig, ja. Naja, also ich muss auch sagen, dass ich das interessant finde, was vielleicht da noch kommt mit Motorola, definitiv. Ich erwarte aber ganz klar, ich verlange von Google eigentlich ganz klar, dass ein Motorola-Gerät kommt, das das Android repräsentiert, damit wir hier mehr Auswahl haben. Und klar ist da das Schlüsselwort Stock Android, ganz klar. Da wird auch sich Motorola vielleicht mal wundern, wie viele zusätzliche Geräte die kaufen können, wenn die Leute nicht dieses Motorblur nutzen müssen. Ja. ich glaube, das war's dann auch mit dem Community-Teil und ich kann zur App der Woche kommen und diesmal kein Spiel. Das ist ja unglaublich, ja. Das war fast immer ein Spiel. Und zwar, die App heißt simpel und einfach Mehr Tanken. Von der Seite mehr-tanken.de. Die App hat mir schon jede Menge Geld gespart beim Tanken. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel zur Suche. Wenn man also irgendwo ist, kann man einfach die App starten. Macht das jetzt auch mal hier im Hintergrund so. Und da sieht man eine schöne Maske. Vorher kann man schon so festlegen, ein paar Einstellungen, ja, was für die Schnellsuchen eingestellt werden soll. Also ich tanke zum Beispiel nur Super E10. Dann eben kann man noch ein Limit vom Alter der Preise auswählen, ja, und so weiter. Aber ich habe jetzt mal Super E10. So, und wenn ich jetzt eben auf Suche gehe, dann sucht er mir zum Beispiel alle Tankstellen von, also in meiner Nähe, die eben Super E10 besonders günstig haben und ordnet die auch nach den Preisen, ja. Ich kann natürlich auch hingehen und kann sagen, okay, ich möchte jetzt woanders da schauen, ich kann nach Namen schauen, ich kann nach Postleitzahl schauen und Postleitzahl eingeben. Die Ortung über GPS ist recht fix, ja, wenn die nicht zur Verfügung steht, wird über die Telefonmasten geortet und dann eben ungefähr geschaut, welche Tankstellen dort in der Nähe sind. Und die Preise sind teilweise recht unterschiedlich, ja, also da sehe ich jetzt zum Beispiel an der Esso 1,60 und oder die BFT sogar, ah ne, die ist momentan nicht aktuell, also Datum wird immer eingeblendet, ja, aktueller Preis eben Esso 1,60 und ebenfalls aktuell ist zum Beispiel jetzt an der Metro für 1,55, also 5 Cent pro Liter Unterschied. Ebenso die Aral, ja, 1,55 und Jet 1,55 und so weiter und so weiter. Also man kann das alles sehr, sehr schön sehen. Und wenn man irgendwo hinfährt, kann man dann auch eben durch die Postleitzahleneingabe sehen, wie dort die Preise sind. Und also einfacher geht's nicht, ja. App starten, auf GPS-Suche gehen und schon kriegt man innerhalb von Sekunden die günstigste Tankstelle von seiner Position aus angezeigt. Das Ganze ist ein Community-basiertes Konzept. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die Preise werden von den großen Tankstellen recht zügig gemeldet. Ich habe auch immer das Gefühl, dass einige Tankstellen das selbst machen bei diesen Diensten. Ja. Und mehrtanken.de hat von seiner App, es gibt noch mehr Apps, die das machen mit diesem Preisvergleich. Die scheint mir doch recht dynamisch zu sein, die Community von mehrtanken. Und die App ist auch kostenfrei. Im Gegensatz zu vielen Apps der Konkurrenz. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum eben mehr Leute diese App nutzen und dann eben auch von mehr Leuten Preismeldungen bekommen. Ich habe mir das also zur Aufgabe gemacht, hier die Preise zu melden, wann immer ich eine Tankstelle sehe und nicht gerade fahre oder so, dann melde ich auch tatsächlich die Preise, damit dort die aktuellen vorhanden sind. Und wie gesagt, scheinbar machen das auch noch andere Leute und vielleicht auch Tankstellenpächter. Denn teilweise sind die Preise recht aktuell bei vielen Tankstellen. Bei anderen Tankstellen sind sie zum Beispiel veraltet. Also ich habe hier jetzt von heute einige Meldungen drin, die ich jetzt zum Beispiel eben vorgelesen habe. Es ist aber zum Beispiel auch noch eine drin vom 1.6., wo noch kein neuer Preis gemeldet wurde. Da müsst ihr dann halt schauen. Aber auf jeden Fall kann man das auch als Anhaltspunkt ganz gut nehmen. Und vielleicht wird es noch besser und es kommt diese Regelung durch, dass nur noch einmal pro Woche die Preise geändert werden können. Einmal pro Tag würde auch schon gut sein, aber einmal pro Woche wäre sehr, sehr schön, was in der Diskussion gerade ist in der Politik, um eben hier diesen Preistreibereien von den Tankstellenfirmen da entgegenzutreten. Ja. Auf jeden Fall kann diese App helfen, ziemlich viel Geld zu sparen. Das hat auch schon recht gut funktioniert bei mir. Und vielleicht ist es ja auch was für euch. Scheint wohl auch sehr stark von Stadt zu variieren. Das war's dann für heute vom Ancast. Und denkt daran, nächste Woche 100. Sendung. Hey! Juhu! Wahnsinn, oder? 100. Sendung und mal sehen, was da alles passiert. Ja, ich habe vor, so ein bisschen Rückblick zu machen. Ich sag's euch gleich, viel News wird es da nicht geben, es sei denn, es wird was ganz extrem Schlimmes passieren, ja, oder was ganz extrem Cooles, ja. Dann baue ich das noch ein, aber ansonsten wird die nächste Folge einfach eine Sonderfolge werden, weil ich denke, nach 100 Episoden kann man mal so ein bisschen auch so einen Rückblick machen, was alles gegeben hat. Und ja, wenn alles klappt, wird der Mo auf jeden Fall auch dabei sein. Und der hat sicherlich auch noch ein paar lustige Sachen zu erzählen. Und ich sage jetzt, wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann meldet euch unter Google Plus Ancast um das Suchen eingeben oder oder per Mail ancast@thenetcasts.com, immer auf die Mehrzahl achten, thenetcasts.com. Und genau dort findet ihr auch die Seite mit den ganzen Links und weiteren Informationen zu den Themen ancast.thenetcasts.com. Und damit haltet die Antennen steif, bleibt gesund und ich hoffe, bis nächste Woche. Tschüss!